Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer erraten wir mit 10 interessanten Hinweisen eine interessante Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und los geht's. Das mit dem wie immer erraten wir, das würde ich mal in Frage stellen, aber ich fange trotzdem einfach mal an. Mein zweiter Vorname war Gertruida. Während meiner Ehe verwendete ich eine Zeit lang den Namen Lady Greta McLeod. McLeod. Das habe ich jetzt ein wenig fränkisch ausgesprochen, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich glaube, gibt es nicht eine fränkische Coverband oder einen örtlichen Liedermacher oder sowas, der sich McLeod nennt? Irgendwas gibt es da, das stimmt. Ja, ich überlege gerade. Gunzendorf wahrscheinlich aufgetreten. Also bei dem Namen McLeod, ja. Ich würde als Kind der 80er sagen, es gibt nur eine. Es kann nur eine geben. Es kann nur einen geben. Mm. Aber Gertruida sagt euch nichts? Doch, nee. Tatsächlich. Ich vermute, es handelt sich um Mata Hari. Ach du Schwein. Da, da, da, da, da, da. Der Philipp, dem kann man nichts vormachen. Ah, es tut mir leid. Muss dir nicht leid tun. Ich habe ja schon intern angekündigt, dass ich mal wieder einen machen möchte, den man auch errät, dass es das so schnell geht. Das ist ein typischer Fall von, ich habe den Namen geläufig, aber ich weiß überhaupt gar nicht, was das genau für eine Person ist. Dann hör mir doch noch ein bisschen zu, Dominik. Sekunde, ich möchte von Dominik nur schnell wissen, in welche Richtung sortierst du die Person gerade ein? Also ohne Afrika. Jetzt mehr darüber zu wissen. Und sozusagen, welche Domäne, also welcher Kontext, dass sie da irgendwas, für was ist sie bekannt? Siehst du, das, ich habe keine Ahnung. Okay. Spannend. Aber eine Lady McLeod nach Afrika zu setzen, ist auch interessant. Ja, siehst du mal, ich habe. Aber du liegst ja nicht falsch. Das ist ja das Schöne. Also, pass auf. Mein Vater war Hutmacher und Aufschneider. Er ließ sich gerne Baron nennen, obwohl er nicht adliger Abstammung war. Ich versuchte mit mehreren persönlichen Gesuchen, unter anderem an die niederländische Königin, in den Adelsstand aufzusteigen, scheiterte damit aber. Das war Hinweis Nummer 2. Nummer 3, mit einer pfiffigen Börsenspekulation erlangte mein Vater kurzzeitig immensen Reichtum. Er kaufte das größte Haus am Platz und schenkte mir zum 6. Geburtstag eine Kutsche, die von Ziegen gezogen wurde. Kurze Zeit darauf verspekulierte Papst das ganze Geld wieder und musste Insolvenz anmelden. Ich bräuchte die Ziegen zurück. Genau, das kostete ihn auch seine Ehe. Das Schicksal der Ziegen ist nicht überliefert. Eine Ausbildung zur Kunsterzieherin brach ich nach kurzer Zeit ab. Angeblich, weil der Leiter der Schule sich in mich, damals 15 Jahre alt, verliebt hatte. Eine Quelle schreibt, als sie halbnackt auf dem Schoß des Schuldirektors angetroffen wurde, musste sie die Lehranstalt verlassen. Also könnt ihr jetzt, das war die Frage, was das bedeutet in der damaligen Zeit. Könnt ihr jetzt interpretieren, was ihr wollt, wer da warum was getan hat und gehen musste, warum? Naja, aber was die da macht, ist ja auch wieder die Frage. Also allein die Örtlichkeit. Ja, die Örtlichkeit, das ist schon grenzwertig. Ja. Die Frage ist, ob das einvernehmlich oder nicht einvernehmlich oder das ist so ein bisschen die Frage. Also sie muss auf jeden Fall gehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie da gar nicht so wahnsinnig viel dafür konnte. Meinen ersten öffentlichen Auftritt hatte ich 1898 anlässlich der Feierlichkeiten zu Königin Wilhelminas Thronbesteigung. In einem Schauspiel durfte ich die Rolle der Königin übernehmen. Das ist jetzt hauptsächlich dann witzig, wenn man weiß, was sie später gemacht hat. Mhm. Dass sie irgendwie ihre Karriere begonnen hat mit der Rolle der Königin. Der 6. Hinweis. Mein Sohn wurde von meiner Haushälterin vergiftet. Aus Rache, weil die von meinem Mann unfair behandelt worden war. Meine Tochter konnte knapp gerettet werden. Wow. Hey, ich habe doch gerade gefragt, ob tödlich. Ja, tödlich vergiftet, habe ich doch gesagt. Der Sohn aber wurde sie vergiftet, doch gerettet werden konnte? Die Tochter. Der Sohn wurde vergiftet, die Tochter konnte knapp gerettet werden. Geschlechtsunterschiede, ich verstehe. Ja, da muss man genau hinhören, Dominik. Nicht das Kind. Man erzählt sich, und damit meine ich, es steht so auf Wikipedia, man erzählt sich, dass die Tochter das überlebt hat, wahrscheinlich, weil sie gesäugt wurde mit Muttermilch noch. Ich glaube, es waren Zwillinge und der Sohn scheinbar nicht mehr und die Tochter schon und das hat ihr genug Resistenzen gegen die Vergiftung dann. Kannst du mir mal bitte sagen, dass die Dame, die vergiftet hat, irgendwie zum Tode verurteilt wurde oder so? Das weiß ich nicht, das kannst du nachschauen. Bestimmt. Ich werde sofort recherchieren. Ach, du liebe Zeit. Das geht ja gar nicht. Sie hat keine zwei Kinder vergiftet wegen so einem Scheiß. Ja, sie war aber schlecht behandelt worden. Hallo? Hallo? Hallo. Siebtens. Eine meiner beiden Karrieren ist heute höchst umstritten. Es ist durchaus möglich, dass ich eigentlich gar nicht so viel dazu geleistet habe, wie gemeinhin angenommen. Und ich nur als Spielball der Mächtigen missbraucht worden war. Philipp, was ist deine Einschätzung dazu, da du ja schon mehr weißt? Puh, schwierig. Also die genauen Details kenne ich da jetzt auch nicht. Tatsächlich auch, ich sag, wenn die Hinweise durch sind, wo ich es herkenne. Meine Lebensgeschichte war Stoff für nicht 10 und auch nicht 20 Bücher und Filme, sondern für über 250. Fun Fact, die Quellenlage für all diese Werke ist extrem dünn. Ich habe da noch so ein schönes Zitat, das hätte ich euch jetzt nicht vorgelesen, aber da wir jetzt ja schon außer der Reihe hier die Hinweise durchgehen, kann ich euch das auch noch unterjubeln. Unterzieht man die einzelnen Schriften einer kritischen Untersuchung, so bleibt sehr viel Spreu und herzlich wenig Weizen übrig. Mm. Ja, man wundert sich geradezu, dass über eine Frau, die immerhin eine Zeit lang im hellen Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden und Behörden, Presse und Literatur beschäftigt hat, die widerspruchsvollsten und unwahrscheinlichsten Geschichten verbreitet wurden. Also die war ja, vielleicht können wir das hinterher noch klären. Behaltet euch das mal im Hinterkopf. Neuntens. Nach der Trennung von meinem Ehemann musste ich aufgrund ausbleibender Unterhaltszahlungen selbst für mich sorgen. Ich versuchte es als Mannequin, als Porträtmodel für ein paar Maler und auch als Amazonenreiterin im Zirkus. Jedoch ohne nennenswerte Erfolge. Erst als ich anfing, mich als indische Tempeltänzerin auszugeben, nahm meine Karriere eine Wendung zum Besseren. Den großen Durchbruch schaffte ich dann, als ich mich dazu auch noch auszog. Was ist denn eine Amazonenreiterin? Also so Reiten und Bogenschießen? Ja, die haben halt irgendwie so getan, als wäre die so aus dem Amazonenstamm und hier irgendwie die Kampf-Amazonen und ein bisschen auf dem Quer drum. Ja, ob aber da jetzt ein stehender Begriff für irgendeine akrobatische Disziplin oder so. Okay. Also ja. Ich würde gerne das Thema von Wonder Woman einspielen mit dem E-Cello. Habt ihr das im Kopf? Nein. Da, da, da. Aber du spielst E-Cello? Nein, aber das klingt total geil. Müsst ihr mal hören. Zehntens. Im Jahr 1905 gab ich 35 Vorstellungen, wobei ich pro Abend 10.000 Francs verdiente und auch sonst nur verkehrte ich nur in den besten Kreisen. Das war sicherlich der Höhepunkt meiner Karriere. Doch schnell machten mir erste Nachahmerinnen das Leben schwer. Also ich glaube, man hätte es bis dahin eigentlich erkennen können. Ich habe aber sicherheitshalber noch einen 11. Hinweis mitgebracht, für alle, die es noch nicht wissen, die Philipp beim ersten Hinweis vielleicht überhört haben. Mein zweites Standbein, die Spionage, ist von vielen Geschichten und unbewiesenen Behauptungen geprägt. Naja, Behauptungen und Enthauptungen. Ja, das habe ich jetzt auch nur geschrieben, weil es gut klingt. Eigentlich wurde sie erschossen, aber das nur am Rande. Im Oktober 1917 wurde ich in Paris wegen Doppelspionage und Hochverrat hingerichtet. Bis heute ist umstritten, ob ich überhaupt Informationen an die Deutschen weitergegeben habe. Ich wurde erschossen, später dann aber noch enthauptet. Weil niemand Anspruch auf meine Leiche erhob, kam sie an die Universität, wo mein Kopf präpariert wurde, später aber verschwand. Wo er heute ist, keine Ahnung. Wo habe ich nur meinen Kopf? Unterm Kopfküchen. Also, sie wurde schon enthauptet, aber erst deutlich nach ihrem Tod. Ah, verstehe. Nee, tatsächlich hatte ich von ihr erstmals gehört, als ich mit meinem Papa, der recht großer James-Bond-Fan ist, James-Bond-Filme geguckt haben und da hat er es erwähnt. Und aus dem Kontext kann ich dann Mata Hari und habe mich irgendwann mal in die Richtung ein bisschen eingelesen. Meine Vermutung wäre gewesen, dass es vielleicht ein Lucky Luke-Comic gibt auch. Das könnte vom Zeitraum hin noch hinhauen, oder? Ja, bloß sozusagen falsches Metier. Ist halt nicht witzig, hatte ich jetzt irgendwie auch vor Augen, aber ich glaube, es gibt auch in Comics viele Anspielungen auf die Frau. Das ist natürlich ein Wahnsinnsbild, ja, so eine Frau, die irgendwie als erotische, orientalische Tänzerin sich verkauft und aber eigentlich im Hintergrund irgendwie Spionage betreibt und das nicht nur für eine Nation, sondern für zwei. So, das ist natürlich schon ein Wahnsinnsstoff für Legenden. Ja, und vor allem, wenn du dir dann auch anguckst, der Kreis schließt sich ja dann wieder, es gibt ja jetzt auch wieder so Werke über sie, die dann auch wieder Mata Hari heißen. Also Ballettgeschichten und ähnliches. Ja, wie gesagt, es gibt irgendwie über 250 Bücher und Filme und irgendwie alles Mögliche. Also das ist echt sehr, sehr viel Legendenbildung, glaube ich, was da passiert ist. Ja, danke. Tolle Figur. Bis zum ersten Hinweis hat es Spaß gemacht. Du, das habe ich mir damals bei Freddie Mercury auch gedacht. Sehr schön, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.